Erster Petrus und Johannes gingen zum Tempel. Es war die 9. Stunde, Zeit zum Beten. Zweiter ein Mann war von Geburt an lahm. Man trug ihn jeden Tag zum Tempel. Er saß am schönen Tor und bat die Leute um Geld. Dritter der Mann sah Petrus und Johannes. Sie wollten in den Tempel gehen. Er bat sie um Geld. Vierter Petrus und Johannes sahen den Mann an. Petrus sagte, sieh uns an. Fünfter der Mann sah sie an. Er dachte, er würde etwas bekommen. Sechster Petrus sagte, ich habe kein Silber und kein Gold. Aber ich gebe dir, was ich habe. Im Namen von Jesus Christus, dem Mann aus Nazareth, steh auf und geh. Siebter Petrus nahm seine rechte Hand und half ihm auf. Sofort wurden seine Füße und Knöchel stark. Achter der Mann sprang auf und stand. Er ging und sprang. Er ging mit ihnen in den Tempel und lobte Gott. Neunter alle Leute sahen ihn gehen. Sie sahen ihn Gott loben. Zehnter sie erkannten den Mann. Er war der, der immer am schönen Tor saß und um Geld bat. Die Leute waren sehr erstaunt über das, was passiert war. Elfter der Mann hielt Petrus und Johannes fest. Viele Leute kamen schnell zusammen. Sie waren in der Halle Salomos. Zwölfter Petrus sah die Leute. Er sagte zu ihnen, ihr Männer von Israel, warum wundert ihr euch? Denkt ihr, wir haben den Mann geheilt? Denkt ihr, wir haben das mit unserer eigenen Kraft getan? 13. Gott von Abraham, Isaak und Jakob hat Jesus groß gemacht. Jesus ist sein Diener. Ihr habt Jesus Pilatus gegeben. Pilatus wollte ihn freilassen, aber ihr habt ihn nicht gewollt. 14. Ihr habt den heiligen und guten Jesus nicht gewollt. Ihr habt gebeten, dass ein Mörder freikommt. 15. Ihr habt den getötet, der Leben gibt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Wir sind Zeugen davon. 16. Der Glaube an Jesus Namen hat diesen Mann stark gemacht. Ihr seht und kennt ihn. Der Glaube durch Jesus hat ihm gesunde Beine gegeben. Das ist vor euch allen passiert. 17. Brüder, ich weiß, ihr habt das getan, weil ihr es nicht besser wusstet. Eure Anführer wussten es auch nicht besser. 18. Gott hat erfüllt, was er gesagt hat. Alle Propheten haben gesagt, dass sein Christus leiden muss. 19. Ändert euer Leben und kehrt um. Dann werden eure Sünden weggenommen. 20. Dann kommen gute Zeiten vom Herrn. Er wird Jesus Christus senden. Er hat ihn schon für euch bestimmt. 21. Jesus muss im Himmel bleiben. Er bleibt dort, bis Gott alles wiederherstellt. Gott hat das durch seine heiligen Propheten gesagt. 22. Mose hat gesagt, der Herr, euer Gott, wird euch einen Propheten geben. Er wird wie ich sein und aus eurem Volk kommen. Ihr sollt auf alles hören, was er sagt. 23. Jeder, der nicht auf diesen Propheten hört, wird sterben. Er wird nicht mehr zum Volk gehören. 24. Alle Propheten, von Samuel an, haben auch von diesen Tagen gesprochen. Sie haben gesagt, was passieren wird. 25. Ihr seid wie die Kinder der Propheten. Ihr gehört zu dem Versprechen, das Gott unseren Vätern gab. Gott sagte zu Abraham, durch deine Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet. 26. Gott hat zuerst seinen Diener Jesus zu euch gesandt. Er soll euch segnen. Er will, dass jeder von euch seine schlechten Taten lässt,